unwandelbarer, dir keine Grenzen kennt, dir Ewigkeiten Herr. Von dir entzündet brennt die Sonne, glänzen tausend Sterne, von ewiger Nacht, wie du sie schufst, verhüllt. Du bist, du wild, und gleich durchstrahlt die blaue Ferne der Myriaden Welten Licht. Und gleich gebiert die Erde Berg und Hügel und schwitzet Meere bodenlos. Selbst aus der Ewigkeiten Schoß riefst du die Zeit und gabst ihr Flügel. So sah dein Aug den ersten Tag, den keines Menschen Aug gesehen. So sah dein Aug die erste Sonne entstehen, und tausend wälzten ihr sich nach.